Vielleicht fange ich dann erstmal an mit der Einführung von euch beiden. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ihr da seid und den weiten Weg aus Leipzig angetreten seid. Katharina und Anne sind schon viele Jahre in der Outside the Box Autorinnen und Redakteurinnen. Sie sind beide Künstlerinnen und wohnen in Leipzig. Und Katharina schreibt unter anderem auch für Kunst, Spektakel und Revolution, vielleicht dem einen oder der anderen bekannt. Und für Anne darf ich nochmal ein bisschen Werbung machen, denn noch bis morgen wird Kunst von Anne in Chemnitz zu sehen sein, in der GIF, die Galerie im Fenster auf der Reitbahnstraße, Hausnummer 192021 beim Buchladen. Genau, da wird morgen auch noch, das passt auch ganz gut in unsere Slots und ihr könnt da sicherlich das auch besuchen, wenn ihr möchtet. 17.15 Uhr ist da nämlich eine Lesung, die Finissage wird dort stattfinden und da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen. Es ist nicht weit von hier, fußläufig durchaus gut erreichbar. Genau, und für Katharina wollte ich noch Werbung machen, insofern, dass sie aktuell in Halle eine Ausstellung haben wird, im Kunstraum Blech, Form Femme mit Titel. Und das ist dann, genau, das wird im Nachlauf des Festivals Feminismen sein. Genau. Und jetzt möchte ich, genau, die Outside the Box für Menschen, die das nicht kennen, obwohl ich annehme, dass die doch sehr populär ist mittlerweile, denn es gibt sie schon 11 Jahre mittlerweile. 2009 gab es die erste Ausgabe, begleitet auch mich schon viele Jahre und hat mich auch mitgeprägt. Ich finde das immer wieder sehr bereichernd, die Beiträge und die Art und Weise, wie die Outside the Box sich Themen nähert. Und ich bin auch jetzt ganz gespannt, wie sie den Erfahrungsbegriff von Benjamin in ihre ganz eigenen Erfahrungen mit übernehmen und welche Verbindungen sie herstellen. Ich freue mich und viel Spaß euch. Wir erfahren den Gegensatz zwischen dem, was sein könnte, und dem, was ist. Auf der Suche nach der Utopie in der Erfahrung landen wir in der Vergangenheit. Genauer, in den Versuchen vorangegangener Feministinnen, durch Selbsterfahrung und kollektive Theoriebildung eine Möglichkeit des Neuen zu schaffen, zu erfahren, was noch nicht ist. 7 Texte aus der 2019 erschienenen Outside the Box Nummer 7 zum Thema Erfahrung bilden die Grundlage für unsere heutige Lesung, in der, so hoffen wir, die Notwendigkeit der Reflexion auf Erfahrungen ebenso deutlich werden wie die, in und mit eben jener Erfahrung das zu finden und zu wollen, was über sie hinausgeht. Walter Benjamins Erfahrungsbegriff soll in unserer Lesung dabei als Hintergrundfolie dienen. Uns interessiert der Zeitkern von Erfahrung als feministischer Bezugspunkt. Benjamins spätere Konzentration auf das historisch Konkrete, beispielsweise in den Betrachtungen im Passagenwerk, ist eng mit dem Spannungsverhältnis von individueller sowie sozialgeschichtlicher Perspektive auf Veränderung und Herrschaft verbunden. Erfahrung ist dabei Verknüpfung und Ausdruck von Selbst und Welt, eine Dimension menschlicher Praxis, in der sich Selbst- und Weltverhältnis ineinander spiegeln. Darin liegt die Möglichkeit, ein gesellschaftlich-geschichtliches Selbstbild zu gewinnen, welches aber prekär bleibt und immer neu erarbeitet werden muss. In der Erfahrungsarbeit der Menschen ist sowohl die Möglichkeit von selbstbewussten Handeln enthalten, als auch die Unfähigkeit desselben. Gemachte Erfahrungen können dem Machen von Erfahrungen im Wege stehen. Feministische Theoriebildung und Geschichtsschreibung basiert somit im Besonderen gerade auf dieser Prekarität und Notwendigkeit. Wir sind Katharina Zimmerhackel und Anne Hofmann, beide Redakteurinnen und auch Gestalterinnen der Zeitschrift und freuen uns, dass ihr hier zu uns gefunden habt. Und außerdem bedanken wir uns schon mal bei der Benjamin-Kantine für die Einladung, beziehungsweise Kantine Benjamin, wie ich jetzt gelernt habe. Die Lesung dauert ungefähr eine Stunde und danach freuen wir uns, wenn ihr Lust habt auf ein Gespräch oder Fragen habt und diskutieren sehr gern mit euch. Wir beginnen in der zeitnahen Gegenwart im Jahr 2018

als wir alle vor den Kopf stoßen wollten, mit einem Heft voller feministischer Gesellschaftskritik zu gebären, der dritten Ausgabe, kam sie aus ihrem Versteck und zwang uns, die Karten offenzulegen und zu zeigen, wie wir wurden, was wir sind. Wir wurden sie nicht mehr los. Beim Thema Arbeit, der vierten Ausgabe, war ein Gespräch ums andere, ein Treffen ums andere von ihr gefüllt. So sehr wir abstrahieren wollten, wir mussten doch immer wieder zu ihr zurück und durch sie hindurch. Das Editorial der Ausgabe bildeten kurze persönliche Berichte der Redakteurin, eine gemeinsame Reflexion der eigenen Erfahrung mit Arbeit zwischen produktivem Tun und zurichtender Überlebensnotwendigkeit. Der Streit, fünfte Ausgabe, hat uns als Quelle von Erfahrung gereizt. Er ist die große Widersacherin, die Nemesis der weiblichen Sozialisation, die auf Harmonie und Zuwendung, Sorge und Zurückhaltung, Passivität und Kontinuität beruht und doch immer wieder zänkische Subjekte hervorbringt. Ich bin so eins. Wenn ich das mal sagen darf. Und immer wieder zänkische Subjekte hervorbringen, die sich nicht in das fügen können und mögen, was sie sein sollen. Die namenlose Nummer 6 löst uns durch ihr Tempo etwas vom persönlichen Durcharbeiten. Andererseits steckte auch in ihr die Erfahrung, nämlich als Suche nach einigen für uns relevanten Erfahrungen des letzten Jahrhunderts. Das Veröffentlichen von öffentlich Weggeschobenem, die Angst vor der Wiederholung, das Anknüpfen an Reflexionen von VorgängerInnen. Geschichte und Erfahrung dient uns also auch in der siebten Ausgabe als Bezugspunkt eigener Erkenntnisarbeit und als Fundgrube des Utopischen, das darin vielleicht schon enthalten war und ist. In diesem Sinne sind wir jetzt mit unserer Lesung fertig und freuen uns auf eure Fragen. Vielen Dank.